kleiner Strauß aus Veilchen am himmelblauen Kleidchen. Nur du bist schuld daran, dass eine Liebe begann. Alle Bäume blühten, die roten Tulpen glühten. Wie gern, mein Liebling, denke ich noch heute daran. Auf der kleinen Bank, im Laubengang, reichtest du mir die Hand zum Osterspaziergang durchs blühende Land. Oh, kleiner Strauß aus Veilchen am himmelblauen Kleidchen, nur du bist schuld daran, dass eine Liebe begann. Großpapa seine Liebe gestand, hat er Großmama rote Rosen gesandt. Doch der junge Mann, der mir gefällt, der hat kein Geld für Rosen. Einen Veilchenstrauß sandte er mir ins Haus. Kleiner Strauß aus Veilchen am himmelblauen Kleidchen, nur du bist schuld daran, dass unsere Liebe begann. Alle Bäume blühten, die roten Tulpen glühten. Wie gern, mein Liebling, denke ich noch heute daran. Auf der kleinen Bank, Laubengang, reichtest du mir die Hand zum Frühlingsspaziergang durchs blühende Land. O kleiner Strauß aus Veilchen am himmelblauen Kleidchen, nur du bist schuld daran, dass eine Liebe begann.